Ich glaubte, etwas Schreckliches getan zu haben. Und plötzlich schien alles schrecklich. Dieser Film wird mich bis an das Ende meiner Tage verfolgen. Da sitzt er vor Erik Friedlers Kamera, der alte Komiker. Und was er im Laufe der Dokumentation der Clown sagt, macht vieles klar, was viele seit Jahrzehnten wissen wollten. Es hat aber auch einen intensiven Ton einer Selbstgeißelung. Mea culpa, mea maxima culpa. 1972, Jerry Lewis, Komiker-Ikone der 1950er und 60er Jahre, Schauspieler, Regisseur, hat den Zenit seines Ruhms überschritten. In Frankreich und Schweden inszeniert er nun The Day the Clown Cried, die Geschichte eines nicht-jüdischen deutschen Clowns, gespielt von Lewis selbst, der als KZ-Häftling jüdische Kinder zur Gaskammer bringen soll, um am Ende mit ihnen in den Tod zu gehen. Komik und Holocaust zusammenzubringen, das war 1972 filmisches Neuland. Zwei Jahrzehnte vor Roberto Beninis Das Leben ist schön oder Radu Michelianus Zug des Lebens, Filme, denen diese Gratwanderung zwischen Albtraum, Hölle und Lachen eindrucksvoll gelungen ist. Doch The Day the Clown Cried wurde nie gezeigt. Jede Interviewfrage dazu beantwortete Jerry Lewis später, wenn er denn überhaupt antwortete, lakonisch bis wütend. I was embarrassed. Ich war beschämt. I was ashamed of the work. Ich schämte mich für meine Arbeit. Aber was bedeutet dieses Schämen? Erik Friedlers Annäherung an Jerry Lewis' Film sucht im Gespräch mit ehemaligen Mitarbeitern, Filmhistorikern oder den hochbetagten Schauspielern, die damals in The Day the Clown Cried spielten, nach einer Antwort auf diese Frage. Friedlers Doku wirkt manchmal, als ob die vielen Interviews nicht in eine stringente Erzählung gepasst hätten. Zu häufig wird dabei von Phantom, von Legende geraunt, vom großen Geheimnis oder nicht minder großen Mythos. Ein wenig weniger wäre mehr gewesen. Doch das ausführliche Interview, das Friedler mit dem inzwischen fast 90 Jahre alten Jerry Lewis führen konnte, es entschädigt für die langatmigen Momente. Jerry Lewis. If I tell you I'm committed, wenn ich mich nun einmal entschieden habe, dazu etwas zu sagen, wird mich keiner aufhalten. Ich will es, also wird es endlich geschehen. Spannend wie dieses Interview ist auch das Rohmaterial von The Day the Clown Cried, hier das erste Mal zu sehen. Die Szenen aus diesem Material verbindet Filmemacher Erik Friedler mit einer bühnenhaften Inszenierung von Teilen des Drehbuchs, gespielt von den alten Darstellern. Versuch einer Annäherung an einen Film, den bisher niemand gesehen hat. Eine der wenigen Ausnahmen, der Schauspieler Harry Shearer, der 1979 einen Rohschnitt sah. In einer halbstündigen BBC-Dokumentation auf YouTube zu sehen, meint Shearer, dass Jerry Lewis' Werk drastisch daneben sei und sein Pathos und seine Komik vollkommen deplatziert wirkten. Harry Shearer wirft Lewis Naivität im Umgang mit dem Thema vor. War Jerry Lewis tatsächlich überfordert? Die wenigen Ausschnitte, die wir in Erik Friedlers Dokumentation zu sehen bekommen, wirken in der Tat pathetisch und melodramatisch. Und die Äußerungen von Jerry Lewis im Interview wirken tatsächlich auch naiv. Wenn er nämlich erzählt, dass er 1972 bei den Dreharbeiten als technischen Berater einen ehemaligen SS-Mann angeheuert hatte, der während der Shoah direkt an der Vergasung von Juden beteiligt war. Es ist verstörend, wenn Jerry Lewis, selbst Jude, das bemerkt, dass dieser Mann ja nur Befehlen gefolgt sei. Naiv? Überfordert? Fragezeichen. Eine wirkliche Antwort wäre erst möglich, wenn wir den ganzen Film sehen könnten. Jerry Lewis gesteht zumindest ein, dass er das Thema und die Schwierigkeit, Komik und Holocaust zusammen zu erzählen, vollkommen unterschätzt habe. Und Comedy für ihn dann einfach unmöglich war. Es wurde dann dadurch alles zu ernst für ihn. Sagt Erik Friedler. Den ganzen Film The Day the Clown Cried konnte auch er nicht sehen. Aber über das Rohmaterial, das jetzt in seiner Doku zu sehen ist, meint Friedler: Ich persönlich habe eigentlich nur ernste Dinge gesehen. Nach Abbruch seines Projekts fiel Jerry Lewis in eine Depression. Erst 1982 schaffte er als alter, verzweifelter Comedian in Martin Scorseses Film The King of Comedy ein Comeback. Doch das Scheitern seines Holocaust-Films, sagt er, begleite ihn. Warum er sich jetzt darüber nun doch in einem Interview äußerte? Vielleicht? Er schiebt ja die Schuld auf sich selbst. Vielleicht versteht er das jetzt als sein Vermächtnis. Und diese Haltung, sich zum eigenen künstlerischen Scheitern zu bekennen, egal ob wir den Film The Day the Clown Cried jemals zu sehen bekommen oder nicht, das ist beeindruckend und macht auch die Erzählung darüber in der Doku Der Clown Eindrucksvoll. Erik Friedler. Gerade in Amerika, wo alle sich selbst permanent auf die Schultern klopfen, er hat die Größe, Schwäche zuzugeben. Das ist eine echte Größe.